Walter Niklaus liest Die Macht des Blutes von Miguel de Cervantes Saavedra. Am Abend eines heißen Sommertages hatte ein bejahrter Edelmann aus Toledo mit seiner Gattin, seinem kleinen Söhnchen, seiner 16-jährigen Tochter und einer Dienerin einen Spaziergang an den Fluss gemacht. Gegen 11 Uhr kehrten sie durch die helle Mondnacht zurück. Gemächlich wanderten sie den einsamen Weg, denn sie waren darauf bedacht, sich nicht zu ermüden und sich die Erquickung zu bewahren, die der Aufenthalt am Flussufer und in den Auen vor Toledo den Menschen gewährt. Mit jener ruhigen Sicherheit, zu der die wohlgeordnete Polizeiverwaltung jener Stadt und die redliche Gesinnung ihrer Einwohner berechtigt, kam unser guter Edelmann mit seiner ehrsamen Familie daher und dachte nicht im Entferntesten daran, dass ihm irgendein Unheil widerfahren könne. Doch wie denn ein Unglück zumeist dann eintritt, wenn man am wenigsten darauf gefasst ist, so sollte auch diesen Menschen gegen alle Erwartung etwas zustoßen, was ihnen alle Freude raubte und ihnen lange Jahre hindurch Anlass zu bitteren Tränen gab. Es lebte nämlich in jener Stadt ein junger Edelmann von etwa 22 Jahren, den sein Reichtum, seine vornehme Herkunft, irregeleitete Neigungen, die Freiheit, die ihm allzu reichlich gewährt wurde, und leichtfertige Gefährten zuweilen dazu brachten, Dinge zu tun und sich Kühnheiten herauszunehmen, die seinem Stande wenig Ehre machten und ihm den Ruf eines anmaßenden Frechlings eintrugen. Dieser junge Edelmann nun, dessen Namen wir verständlicherweise verschweigen und den wir kurzweg Rodolfo nennen wollen, kam an jenem Abend mit vieren seiner Freunde, die ebenso jung, leichtsinnig und verwegen waren wie er selbst, den Abhang hinunter, den der alte Herr mit den Seinen gerade hinanstieg. Wie ein Rudel Wölfe und eine Herde Schafe trafen die beiden Gruppen aufeinander, und Rodolfo und seine Kameraden, die ihre Gesichter verhüllt hatten, blickten mit unziemlicher Keckheit der Mutter, der Tochter und der Dienerin tief in die Augen. Der Alte war darauf empört und verwies ihnen mit scharfen Worten ihre Zudringlichkeit, doch sie antworteten ihm nur mit spöttischen Gesten und Gelächter und setzten ihren Weg fort, ohne sich noch mehr herauszunehmen. Jetzt aber kam es Rodolfo zum Bewusstsein, dass er soeben ein Antlitz von ungewöhnlicher Schönheit gesehen hatte, das Antlitz Leocadias nämlich, denn so wollen wir die Tochter des Alten nennen. Ihr Bild hatte sich ihm so tief eingeprägt, dass sein ganzes Innere aufgerührt wurde und der Wunsch in ihm erwachte, das Mädchen, koste es, was es wolle, in seinen Armen zu halten. Sofort teilte er seinen Kameraden diesen Gedanken mit und flugs fassten sie den Entschluss, umzukehren und das Mädchen zu entführen. Sie zogen sich ihr Halstuch über das Gesicht, zückten die Degen, wandten sich um und hatten schon nach wenigen Schritten die Gruppe erreicht, die gerade ein Dankgebet zum Himmel gesandt hatte, für ihre Befreiung aus der Nähe dieser jungen Übeltäter. Rodolfo stürzte sich auf Leocadia, riss sie in seine Arme und wandte sich zur Flucht. Sie hatte nicht die Kraft, sich seiner zu erwehren. Vor Schreck versagte ihr die Stimme, so dass sie keinen einzigen Ton hervorbrachte, und es wurde ihr schwarz vor den Augen. Wie leblos und ihrer Sinne nicht mächtig, lag sie in seinen Armen und gewahrte gar nicht, wer sie hielt und wohin man sie schleppte. Der Vater brach in lautes Rufen aus, die Mutter schrie gellend auf, das Brüderchen begann jämmerlich zu weinen und die Magd zerkratzte sich vor Entsetzen das Gesicht. Rodolfo gelangte ungehindert nach Hause und auch Leocadias Eltern kehrten schließlich tief betrübt und ganz verzweifelt in ihr Heim zurück. Sie kamen sich vor wie blind, denn sie konnten nicht mehr die Augen ihrer Tochter erblicken, aus denen ihnen alles Licht gekommen war. Sie fühlten sich einsam und verlassen, denn Leocadia war ihres Lebens liebste Gefährtin gewesen. Sie waren verwirrt und ratlos, denn sie wussten nicht, ob es wohl angebracht sei, der Obrigkeit Meldung von ihrem Unglück zu erstatten, fürchteten sie doch, ihre Schande damit erst recht unter die Leute zu bringen. Da sie arme Edelleute waren, konnten sie auf die Gunst der Großen nicht rechnen und zudem wussten sie ja gar nicht, über wen sie Klage führen sollten, es sei denn über ihr unseliges Geschick. Rodolfo hatte sich inzwischen schlau und gewandt nach Hause gestohlen und Leocadia bereits in sein Gemach gebracht. Obgleich er wohl merkte, dass sie ohnmächtig in seinen Armen lag, hatte er ihr doch ein Tuch über die Augen gedeckt, damit sie die Straßen, durch die er sie trug, das Haus und das Gemach nicht sehen könne. Ohne dass ein Mensch ihn bemerkt hätte, war er hineingelangt, denn er bewohnte einen abgesonderten Flügel in dem Hause seines Vaters, der noch lebte, und besaß sowohl zu seinem Gemach wie zu dem ganzen Flügel die Schlüssel. Noch bevor Leocadia aus ihrer Ohnmacht erwachte, hatte Rodolfo bereits seine Gelüste befriedigt. In seiner Gier war er keines klaren Gedankens mehr fähig, und so raubte er denn in der Dunkelheit dem Mädchen sein kostbarstes Gut. Und da bekanntlich ein sinnliches Gelüste zumeist nicht länger anhält, als bis es einmal Befriedigung gefunden hat, wünschte Rodolfo auch gleich darauf, Leocadia möchte wieder verschwinden. Schon überlegte er, ob er sie nicht ohnmächtig, wie sie war, auf die Straße schaffen sollte. Ja, er schickte sich schon an, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, als er merkte, wie sie wieder zu sich kam und zu sprechen begann. »Wo bin ich? Ich Unglückliche«, rief sie. »Welche Dunkelheit umgibt mich? Welche Nebel wogen um mich her? Bin ich noch in dem Vorhof meiner Unschuld oder schon in der Hölle meiner Schuld? Jesus, wer fasst mich da an?« »Ja, jetzt kommt mir die Erinnerung wieder. Oh, wäre sie doch nie gekommen. Vor kurzem war ich noch mit meinen Eltern beisammen. Ich weiß es nun, man hat mich entführt, und ich fühle wohl, es ist besser, wenn die Menschen mich nicht mehr sehen. Wer du auch sein magst, du Fremder, der du hier bei mir sitzest«, und damit ergriff sie Rodolfos Hände, »lass dich erweichen, sofern ein menschliches Flehen dein Herz überhaupt zu rühren vermag. Meine Ehre hast du mir genommen. So sei barmherzig und nimm mir auch mein Leben. Ja, nimm es mir, denn was soll mir das Leben ohne Ehre? Nur wenn du Mitleid mit mir hast und mich tötest, kannst du die furchtbare Grausamkeit lindern, die du mir mit jenem Schimpf antatest. So erhöre meine Bitte und sei grausam und barmherzig zugleich.« Rodolfo, der im Grunde doch noch ein unerfahrener Jüngling war, fühlte sich bei Leocadias Worten so verwirrt und bedrückt, dass er nicht wusste, was er sagen und tun sollte. Leocadia aber war verwundert über sein Schweigen und tastete nun mit den Händen nach ihm, um sich zu überzeugen, ob es auch nicht ein Geist oder Gespenst sei, das da mit ihr zusammensaß. Doch als sie seinen Körper berührte und sich der Kraft erinnerte, mit der er sie von ihren Eltern weg in seine Arme gerissen hatte, wusste sie wieder recht wohl, dass ihr Unglück nur allzu wirklich war. Und so begann sie denn wieder mit ihrem Flehen, das Schluchzen und Seufzer zuvor erstickt hatten, und sagte: »Vermessener Jüngling, denn deine Tat beweist mir, dass du noch sehr jung sein musst. Ich will dir den Schimpf vergeben, den du mir antatest, wenn du mir mit einem heiligen Eid versprichst, ihn so mit deinem Schweigen zu bedecken, wie du ihn mit dem Dunkel der Nacht bedeckt hast, und niemals einem Menschen etwas davon zu sagen. Das ist eine geringe Buße für solch eine ungeheure Beleidigung, und doch ist es die höchste, die ich von dir fordern kann und die du mir zu geben vermagst. Bedenke, dass ich dein Gesicht nie gesehen habe und es auch nicht sehen will. Denn wenn auch die Beleidigung ewig in meinem Gedächtnis haften wird, so will ich doch nicht des Beleidigers gedenken und wünsche nicht, das Bild des Mannes, der mich unglücklich gemacht hat, in meiner Erinnerung zu bewahren. Und nun bring mich auf die Straße oder wenigstens in die Nähe der Hauptkirche, denn von dort werde ich wohl den Weg nach Hause finden. Aber du musst mir schwören, mir nicht zu folgen, meine Wohnung nicht zu erkunden und nicht nach meinem Namen oder dem meiner Eltern oder Verwandten zu forschen.« Als einzige Antwort auf diese klugen und überlegten Worte des unglücklichen Mädchens riss Rodolfo Leocadia wieder in seine Arme und schien seine Begierden und ihre Schande noch einmal besiegeln zu wollen. Doch wie Leocadia dies merkte, begann sie sich kräftiger, als man ihrer zarten Jugend zugetraut hätte, mit Händen, Füßen und Zähnen seiner zu erwehren. »Verräter«, rief sie dabei, »schändlicher Mensch, du! Wer du auch sein magst, eins merke dir. Den Sieg, den du über mich davongetragen hast, hättest du ebenso gut über einen Baumstamm oder eine leblose Säule erringen können, und du hast dich damit nur erbärmlich und verächtlich gemacht. Den Triumph jedoch, den du jetzt erstrebst, wirst du nur mit meinem Tode erlangen. Als ich ohnmächtig war, konntest du mich mit Füßen treten und zugrunde richten. Jetzt aber, wo ich bei vollem Bewusstsein bin, wirst du mich eher töten als besiegen. Denn wenn ich mich jetzt in wachem Zustande deinen schamlosen Begierden widerstandslos ergeben wollte, so könntest du wohl denken, ich hätte mich vorhin, als du dich erfrechtest, mich zu entehren, nur ohnmächtig gestellt. So feurig und hartnäckig leistete Leocadia Widerstand, dass Rodolphos Kräfte und Begierden schließlich erlahmten. Und da der Bubenstreich, den er Leocadia gespielt hatte, einzig und allein einer lüsternen Regung entsprungen war, aus der niemals wahre Liebe entstehen kann, ging es auch hier, wie es stets in solchen Fällen zu gehen pflegt, die Lüsternheit verfliegt, und an ihre Stelle tritt nur eine schwache Neigung, das einmal Begonnene weiter zu verfolgen oder gar ein Bedauern. Ernüchtert und ermattet also wandte Rodolfo sich ohne ein Wort von Leocadia ab, ließ sie auf seinem Bett und in seinem Gemach zurück, eilte aus dem Zimmer, verschloss die Tür und ging, sich mit seinen Freunden zu beraten, was er nun tun solle. Als Leocadia merkte, dass sie allein in dem verschlossenen Gemach zurückgeblieben war, erhob sie sich von dem Bett und wanderte im Zimmer umher. Mit den Händen tastete sie sich an den Wänden entlang auf der Suche nach einer Tür, durch die sie hinausgelangen, oder einem Fenster, aus dem sie sich hinabstürzen könne. Die Tür, die sie schließlich fand, war jedoch gut verschlossen. Sie gelangte nun an ein Fenster, das sich öffnen ließ. Der Mondschein drang ins Zimmer, so hell, dass Leocadia die Farben der Damastvorhänge erkennen konnte, mit denen das Zimmer geschmückt war. Sie erblickte das Bett, das vergoldet und so reich geschnitzt war, dass es eher das Prunkbett eines Fürsten zu sein schien als die Lagerstatt eines gewöhnlichen Edelmannes. Sie zählte die Stühle und Tische und merkte sich die Stelle, wo sich die Tür befand. Obgleich sie einige Bilder an den Wänden hängen sah, konnte sie doch nicht erkennen, was diese darstellten. Das Fenster war groß, hatte eine schöne Umrahmung und ein festes Eisengitter. Der Blick fiel von hier in einen Garten, der gleichfalls mit hohen Mauern fest umschlossen war. So musste sie denn einsehen, dass es ihr unmöglich war, ihren Entschluss auszuführen und durch das Fenster auf die Straße zu entkommen. Aus allem, was sie von der Einrichtung und der kostbaren Ausschmückung des Zimmers sehen konnte, entnahm sie, dass der Eigentümer ein vornehmer Herr sein und zu einer der reichsten Familien der Stadt gehören musste. Auf einem Schreibtisch nahe beim Fenster erblickte sie ein kleines Kruzifix aus purem Silber, das sie, nicht etwa aus einer andächtigen Regung heraus oder weil sie gar stehlen wollte, sondern einer plötzlichen klugen Eingebung folgend, an sich nahm und in einem Ärmel ihres Gewandes verbarg. Daraufhin schloss sie das Fenster wieder, wie sie es gefunden, kehrte zum Bett zurück und ließ sich dort nieder, um abzuwarten, was für ein Ende dieses Abenteuer wohl nehmen würde, das so schlimm begonnen hatte. Ihrer Schätzung nach mochte noch nicht eine halbe Stunde vergangen sein, als sie hörte, wie die Tür des Gemachs geöffnet wurde und jemand auf sie zukam. Ohne ein Wort zu sprechen, verband ihr der Fremde die Augen mit einem Tuch, fasste sie an der Hand und führte sie aus dem Zimmer. Dann spürte sie, wie er sich umwandte, um die Tür wieder zu verschließen. Es war Rodolfo, der zwar zuerst vorgehabt hatte, seine Freunde aufzusuchen, dann aber wieder von diesem Entschluss abgekommen war, weil er meinte, es sei doch besser für das, was zwischen ihm und dem Fräulein vorgefallen war, keine Zeugen zu haben. Er nahm sich sogar vor, ihnen zu sagen, die Tränen des Mädchens hätten sein Herz erweicht, so dass er sie beschämt über sein schlimmes Vorhaben auf halbem Wege wieder freigelassen habe. Mit diesem Entschluss kehrte er nach Hause zurück, um Leocadia schleunigst ihrer Bitte entsprechend in die Nähe der Hauptkirche zu bringen. Er beeilte sich, seinen Vorsatz vor Anbruch des Morgens auszuführen, denn bei Tage hätte er sich mit dem Mädchen nicht mehr auf der Straße zeigen können und wäre gezwungen gewesen, sie bis zum nächsten Abend in seinem Gemach zu lassen. Dies aber wäre ihm höchst ungelegen gekommen, da er nicht die Absicht hatte, seine Kräfte noch einmal an ihr zu erproben und auch nicht erkannt werden wollte. So führte er sie denn bis zum sogenannten Rathausplatz und sagte ihr dort mit verstellter Stimme und in einer Sprache, die halb portugiesisch, halb kastilisch war, sie könne nun unbesorgt nach Hause gehen, es würde ihr niemand folgen. Und bevor sie noch Zeit hatte, die Augenbinde zu lüften, hatte er sich an einer Stelle verborgen, wo sie ihn nicht entdecken konnte. Als Leocadia merkte, dass sie allein war, nahm sie das Tuch ab und erkannte den Ort, an den man sie geführt hatte. Sie schaute sich nach allen Seiten um, konnte aber niemanden erblicken. Da sie jedoch fürchtete, man könne ihr von Weitem folgen, hielt sie auf dem Wege nach ihrem Elternhause, das ganz nahe lag, bei jedem Schritt inne, um die Späher, die ihr vielleicht folgten, auf eine falsche Spur zu locken. Trat sie zunächst in ein Haus, dessen Tür sie offen fand, und kam erst nach einiger Zeit wieder hervor, um nach Hause zu eilen. Ihre Eltern waren immer noch wie versteinert vor Schmerz. Sie hatten ihre Kleider nicht abgelegt und noch gar nicht daran gedacht, sich zur Ruhe zu begeben. Als sie ihre Tochter erblickten, stürzten sie mit ausgebreiteten Armen auf sie zu und drückten sie weinend ans Herz. Leocadia, die vor Aufregung zitterte, bat ihre Eltern, mit ihr in ein abgelegenes Zimmer zu gehen. Die Eltern kamen ihrer Bitte nach, und nun berichtete sie ihnen in kurzen Worten das ganze schreckliche Geschehnis mit allen seinen Einzelheiten und sagte auch, dass sie keine Ahnung habe, wer ihr Entführer und der Räuber ihrer Ehre sei. Sie beschrieb alles, was sie von der Bühne hatte wahrnehmen können, auf der sich die Tragödie ihres Unglücks abgespielt hatte, das Fenster, den Garten, das Gitter, die Tische, das Bett und die Damastvorhänge, und zum Schluss holte sie das Kruzifix hervor, das sie mitgenommen hatte. Bei seinem Anblick brach sie von neuem in Tränen aus, verfluchte ihren Verführer und beschwor die Rache und alle Strafen des Himmels auf ihn herab. Sie selbst wünschte zwar, ihren Beleidiger nicht kennenzulernen, so sagte sie, doch falls ihre Eltern es für ratsam halten sollten, seinen Namen zu erforschen, so würde es ihnen wohl mit Hilfe des Kruzifixes gelingen. Sie brauchten ja nur den Sakristanen zu sagen, sie sollten von den Kanzeln aller Kirchen der Stadt verkünden, dass derjenige, der ein solches Kruzifix verloren habe, es von einem Geistlichen zurückerhalten könne, den sie ihm bezeichneten. Auf diese Weise könne man den Besitzer des Kruzifixes ermitteln und damit auch das Haus und die Person ihres Feindes. »Das wäre alles schön und gut, mein Kind«, erwiderte der Vater darauf, »wenn ich die Schlechtigkeit der Menschen deiner vernünftigen Überlegung widerspräche. Der Besitzer dieses Kruzifixes wird es sicherlich noch heute in jenem Gemach, das du uns beschrieben hast, vermissen und wird mit Bestimmtheit annehmen, dass die Person, die heute Nacht mit ihm zusammen war, es mitgenommen hat. Wenn er nun hört, dass es sich jetzt im Besitz eines Priesters befindet, so wird ihm diese Nachricht wohl dazu dienen, zu ermitteln, wer es dem Geistlichen gegeben hat. Doch wir werden den Eigentümer, der es verlor, schwerlich kennenlernen. Er braucht ja nur einem anderen das Kreuzlein genau zu beschreiben und ihn dann zu dem Priester zu schicken, um es abzuholen. Nein, so werden wir eher noch mehr irregeführt, anstatt klarer zu sehen, obgleich andererseits auch wir den gleichen Kunstgriff anwenden und das Kruzifix dem Priester durch eine dritte Person aushändigen lassen könnten. Doch scheint mir richtiger, mein Kind, wenn du das Kreuzlein behältst. Vertraue ihm und dem heiligen Bilde darauf. Es war der Zeuge deines Unglücks, und es wird auch einen Richter erstehen lassen, der dir zu deinem Recht verhilft. Merke dir eins, mein Kind, ein Lot öffentlicher Schande drückt schwerer als ein Scheffel geheimer Ehrlosigkeit. Du kannst vor Gott und der Welt in Ehren leben, darum gräme dich nicht zu sehr darüber, dass du im Geheimen um deine Schande weißt. Die wahre Schande liegt in der Sünde, die wahre Ehre aber in der Tugend. Man kann den Höchsten beleidigen mit Worten, Wünschen und Werken. Und da du ihn weder mit Worten noch mit Gedanken noch mit Taten beleidigt hast, so sei getrost und meine, du habest deine Ehre noch. In meinen Augen hast du sie, und ich werde dir darum stets ein zärtlicher Vater bleiben.« Mit diesen klugen Worten sprach der Vater Leocadia Trost zu, und auch die Mutter schloss sie von Neuem in ihre Arme und versuchte, sie zu trösten. Das Mädchen brach wieder in Schluchzen und Weinen aus und beschloss endlich, sein Haupt zu verhüllen, wie man so sagt, und sein weiteres Leben arm und ehrsam in aller Zurückgezogenheit unter dem Schutz ihrer Eltern zu verbringen. Rodolfo war inzwischen nach Hause zurückgekehrt und hatte gleich das Kruzifix vermisst. Er konnte sich wohl denken, wer es mitgenommen hatte, aber er regte sich nicht weiter darüber auf, da er ja reich genug war, und kümmerte sich nicht mehr um die Sache. Rodolfo hatte schon seit langem beschlossen, nach Italien zu gehen, und sein Vater, der auch dort gewesen war, hatte ihm zugeredet. Er stattete ihn reichlich mit Kreditbriefen für Barcelona, Genua, Rom und Neapel aus, und daraufhin machte er sich mit zweien seiner Kameraden auf die Reise. Er war begierig, auch selbst einmal die üppigen Gelage in den Gasthäusern Italiens und Frankreichs mitzumachen, die er von manchem Soldaten hatte rühmen hören, und das ungebundene Leben in den Herbergen zu kosten, das den Spaniern dort beschieden ist. Kurzum, als Rodolfo abreiste, war der Vorfall mit Leocadia so ganz seinem Gedächtnis entschwunden, als sei er nie gewesen. Diese lebte unterdessen im Hause ihrer Eltern in größter Zurückgezogenheit und ließ sich vor keinem Menschen sehen, denn sie fürchtete, man könne ihr ihr Unglück von der Stirn ablesen. Nach ein paar Monaten aber merkte sie, dass sie nun wohl gezwungenermaßen dieses Leben führen musste, das sie freiwillig auf sich genommen hatte, und vor den Augen der Menschen verborgen bleiben musste. Sie fühlte sich schwanger. Bei dieser Entdeckung begannen die Tränen wieder zu fließen, die schon beinahe versiegt waren, und wieder entrangen sich Seufzer und Klagen ihrer Brust. Auch die liebevollsten Worte ihrer guten Mutter vermochten sie nicht zu trösten. Die Zeit verflog, und bald war Leocadias schwere Stunde da. Die Eltern waren so ängstlich auf die Wahrung des Geheimnisses bedacht, dass sie nicht einmal wagten, eine Hebamme hinzuzuziehen. Die Mutter selbst übernahm dieses Amt, und mit ihrer Hilfe brachte Leocadia den schönsten Knaben zur Welt, den man sich nur denken kann. Mit der gleichen Vorsicht und Heimlichkeit, die man bei der Geburt beobachtet hatte, brachte man das Kind in ein Dorf, wo es während der ersten 4 Jahre seines Lebens aufgezogen wurde. Dann holte ihn der Großvater in sein Haus zurück. Man gab vor, er sei ein Neffe von Leocadias Eltern, und er zog ihn, wenn auch nicht im Überfluss, so doch mit aller Sorgfalt. Der Knabe, den man nach seinem Großvater Luis genannt hatte, hatte ein sehr schön gebildetes Gesicht, ein sanftes Wesen und einen aufgeweckten Geist und bewies, soweit dies bei seinem zarten Alter möglich war, in allem, dass er von einem edlen Vater abstammte. Seine Anmut, Schönheit und Klugheit machte den Großeltern so viel Freude, dass sie das Unglück ihrer Tochter schließlich beinahe als ein Glück ansahen, da ihnen dadurch ein solcher Enkel beschert worden war. Wenn sie mit ihm über die Straße gingen, regnete es von allen Seiten Glückwünsche und Segensworte auf ihn herab. Die einen priesen seine Schönheit, die anderen die Mutter, die ihn geboren hatte, dieser den Vater, der ihn gezeugt, und jener die Pflegeeltern, die ihn so wohl erzogen. So wuchs der Knabe zum Wohlgefallen aller, die ihn kannten und nicht kannten, heran. Als er 7 Jahre alt war, konnte er bereits Lateinisch und Spanisch lesen und schrieb eine schöne, wohlgeformte Handschrift. Denn es war die Absicht seiner Großeltern, ihn zu einem tüchtigen und gebildeten Menschen zu erziehen, da sie ihm ja keine Reichtümer mitzugeben hatten. Als nun der Knabe eines Tages mit einem Auftrag seiner Großmutter zu einer Verwandten geschickt worden war, kam er auf dem Wege dorthin durch eine Straße, auf der ein Pferdewettrennen veranstaltet wurde. Er blieb stehen, um zuzuschauen, und weil er gern einen besseren Platz finden wollte, lief er auf die andere Seite der Straße hinüber. In diesem Augenblick aber kam ein Pferd in vollem Galopp herangestürmt, so dass der Knabe nicht mehr ausweichen und auch der Reiter sein Tier nicht mehr zurückhalten konnte. Das Kind wurde umgeworfen, das Pferd galoppierte darüber hinweg und der Kleine blieb wie tot auf der Erde liegen, während das Blut aus einer tiefen Kopfwunde strömte. Kaum war dies geschehen, als ein älterer Edelmann, der dem Wettrennen zugeschaut hatte, mit Blitzesschnelle vom Pferde sprang, auf das Kind zulief und es einem Mann, der es bereits aufgehoben hatte, aus den Armen nahm. Ohne Rücksicht auf sein graues Haar und seinen hohen Rang schickte er seine Diener fort, damit sie einen Arzt holten, der den Kleinen verbinden könne, und eilte mit langen Schritten nach Hause. Man hatte bald herausgefunden, dass es sich um den kleinen Louis handelte, den man allgemein für den Neffen jenes ehrenwerten Mannes hielt, der in Wirklichkeit sein Großvater war. Die Kunde lief von Mund zu Mund und kam auch zu Ohren der Großeltern und der jungen Mutter. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass wirklich Louis der Verunglückte war, stürzten sie wie wild und toll vor Angst davon, um ihr Kleinod zu suchen. Da nun der Edelmann, der den Kleinen mitgenommen hatte, ein so vornehmer und weithin bekannter Herr war, konnten ihnen viele, denen sie auf der Straße begegneten, sein Haus bezeichnen. Sie langten dort an, als der Wundarzt gerade dabei war, das Kind zu verbinden. Der fremde Edelmann und seine Gattin, welche die Großeltern des kleinen Louis für seine Eltern hielten, baten diese, doch nur ja nicht in lautes Klagen und Weinen auszubrechen, weil das dem Kinde nur schaden könne. Als der Wundarzt, der ein berühmter Meister seines Fachs war, das Kind mit größter Vorsicht und Geschicklichkeit verbunden hatte, erklärte er, die Wunde sei doch nicht so gefährlich, wie er anfangs befürchtet habe. Noch während des Verbindens war Louis, der bis dahin besinnungslos dagelegen hatte, wieder zu sich gekommen und hatte freudig gelächelt, als er seine Verwandten erblickte. Mit Tränen in den Augen fragten sie ihn, wie er sich fühle, und er erwiderte, es ginge ihm gut, nur habe er starke Schmerzen am Leib und am Kopf. Der Arzt gab die Weisung, nicht mit ihm zu sprechen, sondern ihn jetzt in Ruhe zu lassen, und alle folgten dieser Anordnung. Der Großvater begann nun dem Hausherrn seinen Dank für die große Güte und Barmherzigkeit auszusprechen, die er seinem Neffen erwiesen habe. Der Edelmann erwiderte hierauf, man schulde ihm keinerlei Dank. Als er nämlich das verunglückte Kind habe am Boden liegen sehen, sei es ihm vorgekommen, als erblicke er das Angesicht seines eigenen, zärtlich geliebten Sohnes. Und durch dieses Gefühl sei er veranlasst worden, den Knaben aufzuheben und in sein Haus zu tragen. Er wünsche auch, dass der Kleine, solange die Behandlung dauere, hier bleibe. Es werde ihm an nichts fehlen, was irgend gut und notwendig sei. Seine Gattin, eine sehr vornehme Dame, sagte das Gleiche und bot ihre Hilfe und Unterstützung mit herzlichen Worten an. Die Großeltern des kleinen Louis waren erstaunt über so viel christliche Nächstenliebe. Noch erstaunter aber war die Mutter. Nachdem sich ihre Aufregung infolge der Auskunft des Arztes ein wenig gelegt hatte, begann sie nämlich aufmerksam das Zimmer zu betrachten, in dem ihr Kind lag, und erkannte deutlich an vielen Einzelheiten, dass es das nämliche Gemach war, in dem ihr einst die Ehre geraubt worden war und ihr Unglück seinen Anfang genommen hatte. Obgleich der Raum jetzt nicht mehr mit den Damastvorhängen von damals geschmückt war, erkannte sie doch seine ganze Einrichtung wieder und sah auch das vergitterte Fenster, das auf den Garten führte. Da es des Kranken wegen verhängt war, fragte sie, ob dieses Fenster wohl auf einen Garten ginge, und erhielt eine bejahende Antwort. Am deutlichsten aber bestätigte sich ihre Vermutung, als sie das Bett in Augenschein nahm. Es war zweifellos die nämliche Lagerstatt, das Grab ihrer Ehre. Und auch der Schreibtisch, von dem sie damals das Kruzifix genommen hatte, stand noch auf derselben Stelle. Leocadia teilte der Mutter nun ihre Beobachtungen in aller Ausführlichkeit mit. Und diese, die eine kluge Frau war, forschte nach, ob der Edelmann, in dessen Hause ihr Enkel lag, wohl einen Sohn habe oder gehabt habe. Man erzählte ihr von dem jungen Mann, den wir Rodolfo genannt haben, und fügte hinzu, dass er sich zur Zeit in Italien aufhalte. Nun suchte sie herauszubekommen, wie lange er schon von Spanien abwesend sei, und erhielt die Auskunft, dass es sich um 7 Jahre handle. Um etwas mehr als die Zeit also, die seit der Geburt ihres Enkelsohnes verstrichen war. Daraufhin teilte sie alles auch ihrem Gatten mit, und die Eltern kamen mit ihrer Tochter überein, erst einmal abzuwarten, wie Gott es mit dem kleinen Verletzten vorhabe. Nach 14 Tagen war Luis außer Gefahr, und nach einem Monat konnte er aufstehen. Seine Mutter und seine Großmutter besuchten ihn die ganze Zeit über täglich, und der Edelmann und seine Gattin verhätschelten ihn, als sei er ihr eigenes Kind. Doña Estefania, die Gemahlin des Hausherrn, erwähnte einige Male im Gespräch mit Leocadia, der Knabe gliche ihrem Sohn in Italien so aufs Haar, dass sie jedes Mal, wenn sie ihn anblicke, das Gefühl hätte, ihr eigenes Kind vor Augen zu haben. An eine solche Bemerkung nun knüpfte Leocadia an, als sie sich einmal mit der Dame allein befand, um ihr das mitzuteilen, was sie ihr im Einverständnis mit ihren Eltern zu sagen beschlossen hatte. »Gnädigste Frau«, so sprach sie, »an jenem Tage, an dem meine Eltern hörten, dass ihr Neffe so schwer verunglückt sei, war ihnen, als habe der Himmel sich plötzlich verfinstert und die ganze Welt sei in sich zusammengestürzt. Sie meinten schon, ihr Neffe sei ihnen entrissen, das Licht ihrer Augen und die Stütze ihres Alters. Dieses Kind, das sie so innig liebten, wie selten Eltern ihre Kinder. Doch man sagt ja, die Wunden, die Gott schlägt, heilt er auch. Das Kind fand Aufnahme und Pflege in diesem Hause, und ich fand hier gewisse Dinge, die mich an ein Erlebnis mahnten, das mir Zeit meines Lebens nie aus dem Gedächtnis schwinden kann. Ich bin von Adel, gnädigste Herrin, denn auch meine Eltern und Voreltern waren es und haben, wenngleich sie mit Glücksgütern nicht allzu reichlich gesegnet waren, ihr Leben lang verstanden, ihre Ehre unbefleckt zu erhalten. Überrascht und verwundert lauschte Doña Estefania Leocadias Worten. Obgleich das Mädchen vor ihr saß, konnte sie doch kaum fassen, dass ein so junger Mensch schon so klug und besonnen sein konnte, denn ihrem Aussehen nach schätzte sie Leocadia auf etwa 20 Jahre. Ohne ein Wort der Erwiderung einzuwerfen, wartete sie ab, bis das Mädchen ihr alles gesagt hatte, was sie auf dem Herzen hatte. Und so hörte sie denn von dem schlimmen Streich ihres Sohnes und der Schande, die Leocadia widerfahren war. Sie vernahm die Geschichte jener Entführung und ließ sich erzählen, wie Leocadia mit verbundenen Augen in das Gemach gebracht worden war und an welchen Merkmalen sie es später wiedererkannt hatte. Als letzten Beweis für die Wahrheit ihrer Worte zog das Mädchen das kleine Kruzifix, das sie seinerzeit mitgenommen hatte, aus ihrem Busen hervor und sagte, »Herr, du warst der Zeuge jener Gewalt, die man mir antat. Nun sei auch Richter über die Sühne, die man mir schuldet. Als ich dich von jenem Schreibtisch nahm, war es meine Absicht, dich stets an den mir zugefügten Schimpf zu erinnern. Nicht um Rache wollte ich dich bitten, denn ich will nicht gerecht sein. Aber ich wollte dich anflehen, mir einen Trost zu spenden, der mich mein Unglück mit Geduld ertragen ließe. Dieses Kind, meine gnädigste Herrin, dem ihr so unendlich viel Liebe erzeigt, ist euer rechtmäßiger Enkel. Es war wohl eine Fügung des Himmels, dass er verunglückte, damit er in euer Haus gebracht würde und ich hier, wie ich hoffe, eine Möglichkeit fände, mein Unglück zu ertragen, wenn ich schon nicht erwarten darf, das einzige Heilmittel zu erhalten, das es mich vergessen ließe. Bei diesen Worten drückte sie das Kreuz an ihre Brust und sank ohnmächtig in die Arme Doña Estefanias. Die vornehme Frau, bei der Mitleid und Erbarmen so natürliche Regungen waren wie bei manchen Männern, der Hang zu Härte und Grausamkeit, legte die Wange an die Leocadias und vergoss so viele Tränen über ihr Antlitz, dass sie es gar nicht mehr mit Wasser zu benetzen brauchte, um das Mädchen wieder zu sich zu bringen. Wie die beiden Frauen so zusammensaßen, trat zufällig der Gatte Estefanias, der den kleinen Luis an der Hand führte, ins Zimmer. Als er die Tränen seiner Gemahlin und die Ohnmacht Leocadias bemerkte, kam er schnell auf sie zu und fragte, was ihnen denn zugestoßen sei. Das Kind schlang seine Ärmchen um die Mutter, die es ja für seine Base hielt, und um seine Wohltäterin, die seine Großmutter war, und fragte, warum sie so weinen müsse. »Wichtige Dinge habe ich euch zu berichten, mein Herr Gemahl«, erwiderte Estefania, »und um das Ende gleich vorwegzunehmen, lasst euch sagen, dass dieses Mädchen, das hier ohnmächtig in meinen Armen liegt, eure Tochter ist, und dieses Kind da euer Enkel. Leocadia hat es mir berichtet, und dass sie die Wahrheit gesprochen hat, bestätigt mir außer den Beweisen, die sie erbracht hat, das Gesicht dieses Knaben, indem wir ja beide das unseres Sohnes wiedererkannt haben. »Wenn ihr euch nicht deutlicher erklärt, meine Gattin, kann ich euch nicht verstehen«, entgegnete der Edelmann. In diesem Augenblick kam Leocadia wieder zu sich, umklammerte von neuem das Kreuz mit beiden Händen und brach in einen Strom von Tränen aus. Der Edelmann wusste gar nicht, was er denken sollte, bis ihm seine Gattin alles erzählte, was Leocadia ihr berichtet hatte. Gott erhellte das Herz und den Verstand des Mannes, so dass er alles aufs Wort glaubte, genau, als ob es durch eine ganze Reihe vertrauenswürdiger Zeugen bestätigt wäre. Er schloss Leocadia in seine Arme, sprach ihr Trost zu und küsste seinen Enkel. Am gleichen Tage noch sandten die Eltern einen Eilboten nach Neapel, der ihrem Sohn die schriftliche Aufforderung überbringen sollte, sofort nach Hause zu kommen, da sie ihn mit einer wunderbar schönen Frau zu verheiraten gedächten, die wohl zu ihm passen würde. Der Bote kam nach Neapel und Rodolfo war auf den Brief seines Vaters hin nur zu begierig, jene schöne Frau, von der man ihm darin schrieb, in seine Arme zu schließen. Als er daher 2 Tage nach Erhalt des Briefes hörte, dass 4 Galeeren zur Abfahrt nach Spanien bereitständen, schiffte er sich unverzüglich mit seinen beiden Kameraden, die sich immer noch in seiner Gesellschaft befanden, ein. Die Eltern freuten sich sehr, ihren Sohn so gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Leocadia aber, die auf Weisung Doña Estefanias, welche einen bestimmten Plan verfolgte, den Ankömmling nur von einer verborgenen Stelle aus betrachten durfte, geriet bei seinem Anblick in höchste Bestürzung. Rodolfos Kameraden wollten sich sogleich zu ihren Eltern begeben, aber Estefania ließ das nicht zu, weil sie die beiden zur Ausführung ihres Planes benötigte. Rodolfo war am späten Nachmittag gekommen und während man die Abendmahlzeit zurichtete, rief Estefania die Kameraden ihres Sohnes beiseite. Sie war fest überzeugt, dass sie zu den jungen Leuten gehörten, die nach Leocadias Aussage am Abend der Entführung Rodolfos Begleiter gewesen waren, und bat sie daher inständig, sie sollten ihr doch sagen, ob sie sich erinnerten, dass ihr Sohn in der und der Nacht, vor so und so viel Jahren, einmal ein Mädchen geraubt habe. Von der Enthüllung dieser Wahrheit, so sagte sie, hinge die Ehre und die Seelenruhe aller Verwandten jenes Mädchens ab. Sie setzte den beiden so sehr mit ihren Bitten zu und versprach ihnen obendrein, dass ihnen aus der Entdeckung dieser Tat keinerlei Schaden erwachsen würde, bis die jungen Leute es für richtig hielten, alles zu gestehen. Die Beichte der beiden behob alle Zweifel, die Estefania vielleicht noch hatte hegen können, und so beschloss sie denn nunmehr, an die Ausführung ihres edlen Planes zu gehen. Noch bevor man sich zur Abendmahlzeit versammelte, rief die Mutter Rodolfo zu sich in ihr Gemach. Dort legte sie ihm ein Bild in die Hände und sagte, »Rodolfo, mein lieber Sohn, ich möchte dir noch vor dem Essen eine große Freude bereiten, indem ich dir deine künftige Gemahlin zeige. Dies hier ist ihr wohlgelungenes Bildnis. Doch ich will dazu bemerken, dass sie das, was ihr vielleicht an Schönheit mangelt, durch ihre Tugend reichlich ausgleicht. Sie ist ein vornehmes, kluges und recht begütertes Mädchen, und da dein Vater und ich sie dir erwählt haben, kannst du versichert sein, dass sie die passende Gattin für dich sein wird.« Rodolfo betrachtete aufmerksam das Bild und sagte, »Die Maler pflegen im Allgemeinen die Schönheit der Gesichter, die sie abkonterfeien, nach Kräften zu heben und zu vergrößern. Wenn das bei dem Maler dieses Bildes auch der Fall war, dann muss ich wohl annehmen, dass das Original die Hässlichkeit selbst ist. Wirklich, meine liebe Mutter und Herrin, es ist zwar recht und gut, wenn die Kinder den Befehlen der Eltern gehorchen, aber es ist auch durchaus empfehlenswert, dass die Eltern ihre Kinder so verheiraten, dass diese sich glücklich fühlen können. Bei eurem Leben bitte ich euch darum, liebste Mutter, gebt mir eine Lebensgefährtin, deren Anblick mich erheitert und nicht erbittert, damit wir im gleichen Schritt und auf geradem Wege, ohne nach rechts oder links abzuirren, zu zweit unser Joch tragen, das der Himmel uns auferlegt. Wenn jenes Fräulein so vornehm, klug und reich ist, wie ihr sagt, dann wird sie auch leicht einen Gatten bekommen, der anders denkt als ich. Schönheit und Lieblichkeit ist es, was ich suche und begehre, und keine andere Mitgift braucht dabei zu sein als Ehrbarkeit und gute Sitten. Die Mutter war hochbefriedigt von Rodolfos Worten, denn sie entnahm daraus, dass ihr Plan wohl glücken werde. Sie erwiderte ihm daher, er solle sich nur keine Sorge machen, sie werde schon versuchen, ihn so zu verheiraten, wie er es wünsche. Die Abmachungen, die man betreffs der Heirat mit jenem Fräulein getroffen habe, ließen sich wohl leicht wieder rückgängig machen. Rodolfo dankte ihr, und da inzwischen die Stunde der Abendmahlzeit herangerückt war, begaben die beiden sich zu Tisch. Nachdem der Vater und die Mutter sowie Rodolfo und seine beiden Kameraden ihre Plätze eingenommen hatten, sagte Doña Estefania plötzlich, als sei es ihr in diesem Augenblick eingefallen, »Du lieber Gott, wie schlecht behandle ich doch meinen Gast!« »Geht«, wandte sie sich an einen Diener, »und sagt dem Fräulein Leocadia, sie möge uns die Ehre schenken, an unseren Tisch zu kommen. Für ihre Sittsamkeit braucht sie nicht zu fürchten, denn alle hier in der Runde sind meine Söhne und ihre ergebenen Diener.« Das war eine List Estefanias, und Leocadia war von ihr genau über alles unterrichtet worden, was sie zu tun hatte. Bald darauf kam das Mädchen in den Saal und bot den Blicken aller, vor denen sie so unverhofft auftauchte, das lieblichste Beispiel natürlicher Schönheit, die durch die Kunst des Menschen noch erhöht wird. Da es Winter war, trug sie ein Gewand aus schwerem, schwarzem Samt, das mit Goldknöpfen und Perlen übersät war, und dazu einen Gürtel aus Diamanten und eine Diamantkette. Ihr langes, dunkelblondes Haar diente ihr zugleich als Schmuck und Kopfbedeckung, und die Bänderschleifen und flimmernden Diamanten, die kunstvoll hineingeflochten waren, blendeten das Auge jedes Beschauers. Stolz und anmutig kam Leocadia daher. An der Hand führte sie ihr Söhnchen, und vor ihr her schritten zwei junge Mädchen mit silbernen Leuchtern, deren Kerzen ihren Schein auf sie warfen. Bei ihrem Anblick erhoben sich alle von ihren Stühlen, um sie ehrfurchtsvoll zu begrüßen, gleichsam, als sei eine Erscheinung des Himmels durch ein Wunder unter sie getreten. Wie verzückt hingen die Augen der erstarrten Menschen an ihr, und keiner wagte, ein Wort zu sagen. Nachdem Leocadia sich mit würdevollem Anstand und edler Anmut vor den Anwesenden verneigt hatte, nahm Estefania sie bei der Hand und führte sie zu dem Platz neben ihr, der dem Rodolfos gegenüber lag. Den Knaben setzte man neben seinen Großvater. Rodolfo, der nun die unvergleichliche Schönheit Leocadias aus der Nähe betrachten durfte, sagte bei sich, »Wenn die Frau, die meine Mutter mir zur Gattin erwählt hat, auch nur halb so schön wäre wie dieses Mädchen, so wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Bei Gott, was sehe ich da? Ist es ein Engel in Menschengestalt, den meine Augen erblicken?« Und bald schon war ihm das schöne Bild, das sich seinen Blicken darbot, tief ins Herz gedrungen. Auch Leocadia sah sich nun plötzlich in nächster Nähe des Mannes, den sie bereits mehr liebte als das Licht ihrer Augen. Während nun das Essen aufgetragen wurde, spähte sie ein paar Mal verstohlen zu ihm hin, und in ihrer Erinnerung begann all das, was sie mit Rodolfo erlebt hatte, wieder Gestalt anzunehmen. Zwar hatte die Mutter ihr Hoffnung gemacht, dass sie die Gattin ihres Sohnes werden solle, doch jetzt sank ihr der Mut, und sie fürchtete, die Versprechungen der Mutter würden sich als ebenso eitel erweisen wie alles, was sie bisher vom Schicksal hatte erwarten können. »So nahe bin ich nun der Entscheidung«, dachte sie, »ob ich für immer glücklich oder unglücklich sein werde.« Diese Vorstellung machte solch tiefen Eindruck auf sie, dass all ihre Gedanken sich verwirrten und ihr Herz sich zusammenkrampfte. Schweißtropfen traten auf ihre Stirn, alle Farbe wich aus ihrem Gesicht und eine Ohnmacht wandelte sie an, so dass sie ihren Kopf auf die Schulter Doña Estefanias lehnen musste. Diese sah erschrocken, wie es um das Mädchen stand, und nahm sie in ihre Arme. Bestürzt sprangen alle von ihren Stühlen auf und eilten hinzu, um Leocadia beizustehen. Am eifrigsten aber war Rodolfo. Er drängte so heftig nach vorne, dass er stolperte und zweimal zu Boden stürzte. Man knöpfte Leocadia das Kleid auf und sprengte ihr Wasser ins Gesicht. Allein sie erwachte nicht aus ihrer Ohnmacht. Im Gegenteil. Die eingesunkene Brust und der Puls, der so schwach war, dass man ihn nicht mehr finden konnte, deuteten darauf hin, dass das Leben bereits aus ihr gewichen war. Die Diener und Dienerinnen begannen in ihrem Unverstand zu schreien und sprengten überall aus, Leocadia sei gestorben. Die schlimme Kunde gelangte auch zu den Ohren der Eltern Leocadias, die auf Doña Estefanias Geheiß in einem verborgenen Gemach warteten, bis man sie holen würde. Nun aber vergaßen sie alle Anweisungen und stürzten mit dem Geistlichen der Pfarrkirche, der sich ebenfalls bei ihnen befand, in den Saal hinaus. Der Geistliche eilte schnell auf Leocadia zu, um zu sehen, ob das Mädchen durch irgendein Zeichen zu erkennen gäbe, dass sie ihre Sünden bereue, damit er ihr die Absolution erteilen könne. Doch anstelle einer ohnmächtig daliegenden Person fand er deren zwei. Auch Rodolfo war besinnungslos hingeschlagen und sein Kopf ruhte auf Leocadias Brust. Die Mutter hatte es gern zugelassen, dass er dem Mädchen nahe kam, da es ja doch für ihn bestimmt war. Doch als sie sah, dass er das Bewusstsein verlor, wurde sie bleich vor Entsetzen und wäre wohl selbst zu Boden gesunken, wenn sie nicht gesehen hätte, dass Rodolfo schon wieder zu sich kam. Als er die Augen aufschlug, schämte er sich, dass er sich vor den Leuten so wenig hatte beherrschen können. Doch die Mutter, die die Gefühle ihres Sohnes zu erraten schien, sagte: »Nein, Rodolfo, du brauchst dich des tiefen Gefühls nicht zu schämen, das du uns gezeigt hast. Schämen musst du dich, wenn du kein Gefühl zeigst, sobald du erfahren hast, was ich dir jetzt nicht mehr verbergen will, obgleich ich diesen Bericht für eine fröhlichere Gelegenheit aufsparen wollte. So lass dir denn sagen, mein geliebter Sohn, dass dies Mädchen, das hier ohnmächtig in meinen Armen liegt, deine wahre Gattin ist. Deine wahre Gattin, sage ich, denn dein Vater und ich haben sie dir ausgesucht, und die auf dem Bild war nicht die rechte.« Als Rodolfo das hörte, schlug seine glühende Liebe und Sehnsucht noch höhere Flammen. Der Gedanke, dass das Mädchen seine zukünftige Gattin war, räumte für ihn alle Schranken hinweg, die Anstand und Würde des Ortes ihm sonst entgegengestellt hätten, und so stürzte er sich auf Leocadias Antlitz und presste seine Lippen auf die ihren, als erwarte er, dass die Seele daraus hervorschweben werde, damit er sie in die seine aufnehmen könne. Doch als beim Anblick dieses rührenden Bildes die Tränen aller Anwesenden immer heißer strömten, als der ganze Saal widerhallte von Schmerzensrufen, als die Eltern Leocadias verzweifelt ihre Haare rauften und das klägliche Weinen des kleinen Luis zum Himmel empordrang, kam Leocadia wieder zu sich, und damit kehrten Freude und Zufriedenheit in die Brust der Menschen zurück. Als das Mädchen sich in Rodolfos Armen sah, versuchte sie in ehrsamer Scheu, sich davon freizumachen. Allein er fasste sie noch fester und rief: »Nein, liebste Herrin, das darf nicht sein. Wie könnt ihr danach streben, aus den Armen des Mannes freizukommen, der euch tief in seinem Herzen hält?« Bei diesen Worten kam Leocadia vollends wieder zu Sinnen, und Doña Estefania beschloss nun, ihren vorgefassten Plan nicht weiter zu verfolgen und sagte dem Priester, er möge doch sogleich den Segen über ihren Sohn und Leocadia sprechen. Es möge einer anderen Feder und einem gewandteren Geist, als der meine ist, überlassen bleiben, die überströmende Freude zu schildern, die nun die Herzen aller Anwesenden erfüllte, und die staunende Verwunderung der Kameraden Rodolfos, die so unverhofft schon am Abend seiner Rückkehr ins Elternhaus der feierlichen Trauung beiwohnten. Keine Grenzen aber kannte ihre Verwunderung, als sie aus Doña Estefanias Munde hörten, dass Leocadia jenes Mädchen sei, das sie einst zusammen mit ihrem Sohn entführt hatten. Auch Rodolfo war aufs Höchste überrascht bei dem Bericht, den die Mutter vor allen Anwesenden gab, und um sich vollends zu vergewissern, ob sie die Wahrheit sprach, bat er Leocadia, ihm doch irgendein Zeichen zu nennen, das ihm jeden Zweifel nehmen werde, obgleich er im Grunde schon überzeugt war, dass seine Eltern diese Zusammenhänge genügend aufgeklärt hatten. »Als ich einst aus einer anderen Ohnmacht erwachte«, erwiderte Leocadia, »fand ich mich in euren Armen, mein Herr, und meine Ehre war dahin. Heute aber brauche ich ihr nicht nachzutrauern, denn als ich beim Erwachen aus der Ohnmacht, die mich vorhin anwandelte, die Augen aufschlug, fand ich mich wiederum in euren Armen, und siehe da, meine Ehre war wiederhergestellt. Sollten diese Worte nicht genügen, so überzeugt euch vielleicht der Anblick eines silbernen Kreuzleins, das niemand als ich euch nehmen konnte. Wenn ihr es wirklich am Morgen nach jener Nacht vermisstet, und wenn es das Nämliche ist, das eure Mutter, meine verehrte Herrin, dort in der Hand hält, Liebste«, unterbrach Rodolfo sie, »ihr seid die Herrin meines Herzens und werdet es sein, solange mich Gott am Leben lässt.« Damit schloss er sie von Neuem in seine Arme, und wieder ertönten von allen Lippen Glück und Segenswünsche für das junge Paar. Nun begab man sich endlich auch zur Tafel, und die Musikanten, die für den Abend eigens bestellt waren, spielten auf. Wie in einem Spiegel erkannte Rodolfo in dem Antlitz seines Sohnes sein eigenes wieder. Die vier Großeltern vergossen Tränen der Freude, und jeder Winkel im ganzen Hause war erfüllt von Jubel, Glück und Seligkeit. Und obgleich die Nacht bereits auf ihren leichten Schwingen dahinflog, schien es Rodolfo doch, als habe sie keine Flügel, sondern bewege sich mühsam auf Krücken voran. So groß war seine Sehnsucht, endlich mit seiner geliebten Gemahlin allein zu sein. Doch alles nimmt einmal ein Ende, und so kam denn schließlich auch die ersehnte Stunde heran. Alles begab sich zur Ruhe, und bald senkte sich tiefes Schweigen über das ganze Haus. Wir jedoch wollen über diese wahre Geschichte nicht den Mantel des Schweigens decken. Das würden auch all die vielen Kinder und trefflichen Nachkommen des glücklichen Paares nicht zulassen, die noch heute in Toledo leben. Viele schöne Jahre noch konnten Rodolfo und Leocadia ihr gemeinsames Schicksal genießen und sich ihrer Kinder und Enkel erfreuen. All ihr Glück aber verdankten sie der Fügung des Himmels und der Macht jenes Blutes, das der tapfere, edle und christliche Großvater des kleinen Louis einst unter den Hufen eines Pferdes fließen sah.